Abschnitt 13 von Märchen von Oscar Wilde. Übersetzt von Wilhelm Krämer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Sternenkind, Teil 2. Aber das Sternenkind rührte sich nicht von seinem Platz, sondern verschloss die Tore seines Herzens vor ihr, und man hörte keinen Laut außer dem Schluchzen der Frau, die vor Schmerz weinte. Schließlich sprach es dann zu ihr, und seine Sprache war scharf und bitter. »Wenn du wirklich meine Mutter bist«, sagte es, »dann wärest du besser ferngeblieben, statt hierher zu kommen und mir Schande zu bringen. Denn ich glaubte, ich sei das Kind irgendeines Sternes und nicht ein Bettlerkind, wie du es mir erzählt hast. Also mache dich fort und lass mich dich niemals wiedersehen.« »Ach, mein Sohn«, rief sie, »willst du mich nicht küssen, bevor ich gehe? Denn ich habe viel durchgemacht, um dich zu finden.« »Nein«, sagte das Sternenkind, »du bist widerwärtig anzusehen, und eher würde ich die Natter oder die Kröte küssen als dich.« Da erhob sich die Frau und ging bitterlich weinend in den Wald, und als das Sternenkind sah, dass sie gegangen war, wurde es froh und lief zurück zu seinen Spielgefährten, um mit ihnen zu spielen. Aber als sie es kommen sahen, spotteten sie seiner und sprachen, »Du bist ja so widerwärtig wie eine Kröte und so ekelhaft wie eine Natter. Scher dich fort von hier, denn wir dulden nicht, dass du mit uns spielst.« Und sie vertrieben es aus dem Garten. Und das Sternenkind runzelte die Stirne und sprach zu sich, »Was bedeutet das, was sie mir sagen? Ich will zum Wasserbrunnen gehen und hineinsehen. Er soll mir meine Schönheit zeigen.« Da ging es zu dem Wasserbrunnen und blickte hinein, und siehe, sein Gesicht war wie das Gesicht einer Kröte, und sein Körper war geschuppt wie der einer Natter. Und es warf sich in das Gras und weinte und sprach zu sich, »Sicherlich ist dies durch meine Sünde über mich gekommen, denn ich habe meine Mutter verleugnet und sie davongetrieben. Ich war stolz und grausam gegen sie. Deshalb will ich mich aufmachen und in der ganzen Welt nach ihr suchen und nicht ruhen, bis ich sie gefunden habe.« Und da kam zu ihm die kleine Tochter des Holzhauers, legte ihre Hand auf seine Schulter und sagte, »Was macht es aus, dass du deine Schönheit verloren hast? Bleibe bei uns, und ich will nicht über dich spotten.« Aber es sprach zu ihr, »Nein, ich bin grausam gegen meine Mutter gewesen, und als Strafe ist mir dieses Übel gesandt worden. Deshalb muss ich hingehen und die Welt durchwandern, bis ich sie gefunden und bis sie mir vergeben hat.« So lief es hinaus in den Wald und rief nach seiner Mutter, sie solle zu ihm kommen, aber es fand keine Antwort. Den ganzen Tag über rief es nach ihr, und als die Sonne unterging, legte es sich aufs Laubbett schlafen. Aber die Vögel und das Wild flohen vor ihm, denn sie erinnerten sich seiner Grausamkeit, und niemand war bei ihm als die Kröte, die ihn bewachte, und die langsame Natter, die vorbeikroch. Und des Morgens erhob es sich, pflückte ein paar bittere Beeren von den Bäumen und aß sie, und wanderte schmerzlich weinend durch den großen Wald. Und wen es traf, den fragte es, ob er nicht zufällig seine Mutter gesehen hätte. Es sprach zu dem Maulwurf, »Du kannst unter die Erde gehen, sage mir, ist meine Mutter dort?« Und der Maulwurf antwortete, »Du hast meine Augen geblendet, wie soll ich das wissen?« Es sprach zu dem Hänfling, »Du kannst über die Wipfel der hohen Bäume fliegen und kannst die ganze Welt sehen. Sage mir, kannst du meine Mutter sehen?« Und der Hänfling antwortete, »Du hast meine Flügel zu deinem Vergnügen beschnitten. Wie sollte ich fliegen können?« Und zu dem kleinen Eichhörnchen, das einsam in dem Fichtenbaum wohnte, sprach es, »Wo ist meine Mutter?« Und das Eichhörnchen antwortete, »Du hast die meine getötet. Willst du jetzt auch deine töten?« Da weinte das Sternenkind und senkte sein Haupt. Es bat Gottes Geschöpfe um Vergebung und ging weiter durch den Wald, um nach dem Bettelweib zu suchen. Und am dritten Tag kam es an die andere Seite des Waldes und schritt hinab in die Ebene. Und wenn es durch die Dörfer ging, spotteten die Kinder und warfen ihm Steine nach. Die Bauern wollten es nicht einmal in den Ställen schlafen lassen, aus Furcht, es könnte dem aufgespeicherten Korn Schimmel bringen. So widerwärtig war es anzusehen. Ihre Knechte trieben es davon, und keiner hatte Mitleid mit ihm. Auch konnte es nirgendwo etwas von dem Bettelweib erfahren, das seine Mutter war, obgleich es 3 Jahre lang die Welt durchwanderte. Oft schien es ihm, als sähe es sie vor sich auf der Straße. Dann rief es nach ihr und rannte hinter ihr her, bis seine Füße von den scharfen Steinen bluteten. Aber einholen konnte er sie nie, und die am Wege wohnten, leugneten immer, sie oder eine, die ihr glich, gesehen zu haben, und sie belustigten sich über sein Leid. 3 Jahre lang wanderte es durch die Welt, und in der Welt war weder Liebe, noch freundliche Güte, noch Barmherzigkeit für das Sternenkind, sondern es war eine Welt, wie es sie sich selbst in den Tagen seines großen Stolzes geschaffen hatte. Eines Abends kam es an das Tor einer Stadt mit festen Mauern, die an einem Flusse lag, und so müde und fußwund es war, wollte es doch hineingehen. Aber die Soldaten, die Wache hielten, senkten ihre Hellebarden vor den Eingang und fragten es barsch: »Was willst du in der Stadt?« »Ich suche meine Mutter«, antwortete es. »Und ich bitte dich, lass mich vorbei, denn vielleicht ist sie in dieser Stadt.« Aber sie spotteten seiner, und einer von ihnen schüttelte seinen schwarzen Bart, setzte seinen Schild hin und sprach: »Wahrlich, deine Mutter wird nicht froh sein, wenn sie dich sieht, denn du bist abscheulicher als die Kröte im Sumpf und die Natter, die über das Moor kriecht. Fort mit dir, fort mit dir, deine Mutter wohnt nicht in dieser Stadt.« Und ein anderer, der eine gelbe Fahne in der Hand trug, sprach zu ihm: »Wer ist deine Mutter und warum suchst du sie?« Da antwortete es: »Meine Mutter bettelt wie ich, und ich habe schlecht an ihr gehandelt. Darum bitte ich dich, lass mich hineingehen, damit ich ihre Vergebung erlange, wenn sie sich in dieser Stadt aufhält.« Aber sie weigerten sich und stachen nach ihm mit ihren Speeren. Und als es sich weinend abwandte, kam einer heran, der eine Rüstung mit eingelegten goldenen Blumen und einen Helm mit einem kauernden Löwen darauf trug, und fragte die Soldaten, wer es sei, der da um Einlass gebeten hatte. Und sie sagten zu ihm: »Es ist ein Bettler und ein Kind von Bettlern, und wir haben ihn fortgetrieben.« »Nein«, rief er lachend, »wir wollen das hässliche Geschöpf als Sklaven verkaufen, und sein Preis soll der Preis für einen Humpen süßen Weines sein.« Und ein alter Mann von bösem Aussehen, der vorüberging, rief aus: »Für diesen Preis will ich ihn kaufen.« Und er zahlte den Preis, nahm das Sternenkind bei der Hand und führte es in die Stadt. Und als sie durch viele Straßen gegangen waren, kamen sie zu einer kleinen Tür in einer Mauer, die von einem Granatapfelbaum überhangen war. Der alte Mann berührte die Tür mit einem Ring aus geschnittenem Jaspis und öffnete sie, und sie gingen 5 Erdstufen hinab in einen Garten, der mit schwarzen Mohnblumen in grünen Töpfen aus gebranntem Ton gefüllt war. Dann nahm der alte Mann aus seinem Turban ein Tuch aus buntgewebter Seide, verband damit dem Sternenkind die Augen und trieb es vor sich her. Und als ihm das Tuch von den Augen genommen war, befand sich das Sternenkind in einem Kerker, der von einer Hornlaterne beleuchtet war. Und der alte Mann setzte auf einem Holzbrett schimmliges Brot vor ihn hin und sprach: »Iss«, und in einem Becher schlechtes Wasser und sprach: »Trink«. Und als es gegessen und getrunken hatte, ging der alte Mann fort, indem er die Tür hinter sich zuschloss und sie mit einer eisernen Kette befestigte. Und am Morgen kam der alte Mann, der in Wirklichkeit einer der scharfsinnigsten Zauberer aus Libyen war und seine Kunst von einem gelernt hatte, der in den Gräbern am Nil lebte, zu ihm, blickte es finster an und sprach: »In einem Wald nahe bei dem Tore dieser Stadt, der Giauren, liegen 3 Klumpen Gold. Einer ist von weißem Gold, der andere ist von gelbem Gold, und das Gold des dritten ist rot. Heute sollst du mir den Klumpen weißen Goldes bringen, und wenn du ihn nicht bringst, werde ich dir 100 Hiebe geben. Geh schnell hinweg, und bei Sonnenuntergang werde ich dich an der Gartentüre erwarten. Sieh zu, dass du das weiße Gold bringst, sonst wird es dir schlecht ergehen, denn du bist mein Sklave, und ich habe dich um den Preis eines humpensüßen Weines gekauft.« Und mit dem Tuch aus bunter Seide verband er dem Sternenkind wieder die Augen und führte es durch das Haus und den Mohngarten und dann die 5 Stufen von Erz hinauf. Und als er mit seinem Ring die kleine Tür geöffnet hatte, setzte er es auf die Straße. Und das Sternenkind ging zum Stadttor hinaus und kam nach dem Wald, von dem ihm der Zauberer gesprochen hatte. Nun war dieser Wald von außen herrlich anzusehen und schien ganz voll von singenden Vögeln und süß duftenden Blumen zu sein, und das Sternenkind schritt fröhlich hinein. Doch nützte ihm diese Herrlichkeit wenig, denn überall, wo es ging, wuchsen scharfe Dorn- und Stachelsträucher aus dem Boden und umgaben es, böse Nesseln brannten es, und die Distel stach es mit ihren Dolchen, so dass es in bitterer Not war. Auch konnte es nirgendwo den Klumpen weißen Goldes finden, von dem der Zauberer gesprochen hatte, obgleich es vom Morgen bis zum Mittag und vom Mittag bis zum Abend danach suchte. Am Abend aber wandte es sich wieder heimwärts und weinte bitterlich, denn es wusste, welches Schicksal seiner wartete. Als es aber den Waldrand erreicht hatte, hörte es, wie jemand im Dickicht in Angst schrie. Da vergaß es sein eigenes Leid, lief zurück an die Stelle und sah dort einen kleinen Hasen in einer Falle, die ein Jäger aufgestellt hatte. Und das Sternenkind hatte Mitleid mit ihm, befreite ihn und sprach zu ihm, »Ich bin selbst nur ein Sklave, doch kann ich dir die Freiheit geben?« Aber der Hase antwortete ihm und sagte, »Du hast mir wirklich die Freiheit gegeben. Was soll ich dir nun dafür zurückgeben?« Und das Sternenkind sprach zu ihm, »Ich suche nach einem Klumpen weißen Goldes, und ich kann ihn nirgendwo finden. Wenn ich ihn aber nicht mitbringe, wird mich mein Herr schlagen.« »Komm mit mir«, sagte der Hase, »ich will dich dahin führen, denn ich weiß, wo er verborgen ist und welchem Zweck er dient.« Da ging das Sternenkind mit dem Hasen, und siehe, in der Höhlung einer großen Eiche fand es den Klumpen weißen Goldes, den es suchte. Und es war voll Freude und ergriff ihn und sprach zum Hasen, »Den Dienst, den ich dir erwies, hast du mir viele Male erwidert, und die Güte, die ich dir erzeigte, hast du 100-fach zurückgezahlt.« »Nein«, antwortete der Hase, »wie du an mir gehandelt hast, habe ich auch an dir gehandelt.« Und er lief geschwind von dannen, und das Sternenkind ging nach der Stadt. Nun saß an dem Stadttore ein Aussätziger. Über sein Gesicht hing eine Kapuze von grauem Leinen, und durch die Augenschlitze glimmten seine Augen wie rote Kohlen. Und als er das Sternenkind kommen sah, klopfte er auf eine hölzerne Schüssel, klingelte mit seiner Glocke und rief nach ihm, indem er sprach, »Gib mir ein Stück Geld, denn sonst muss ich vor Hunger sterben, denn sie haben mich aus der Stadt gejagt, und niemand hat Mitleid mit mir.« »Ach«, rief das Sternenkind, »ich habe nur einen Klumpen Gold in meiner Tasche, und wenn ich ihn nicht meinem Herrn bringe, wird er mich schlagen, denn ich bin sein Sklave.« Aber der Aussätzige beschwor ihn und bat ihn, bis das Sternenkind Mitleid hatte und ihm den Klumpen weißen Goldes gab. Und als es an des Zauberers Haus kam, öffnete ihm der Zauberer und brachte es hinein und fragte, »Hast du den Klumpen weißen Goldes?« Und das Sternenkind antwortete, »Ich habe ihn nicht.« Da fiel der Zauberer über das Sternenkind her, schlug es und setzte ihm einen leeren Teller vor und sprach, »Iss«, und einen leeren Becher und sprach, »Trink«, und warf es wieder in den Kerker. Am Morgen kam der Zauberer zu ihm und sagte, »Wenn du mir heute nicht den Klumpen gelben Goldes bringst, will ich dich sicherlich als meinen Sklaven behalten und dir 300 Hiebe geben.« Da ging das Sternenkind nach dem Wald, und den ganzen Tag über suchte es nach dem Klumpen gelben Goldes, konnte ihn aber nirgendwo finden. Und bei Sonnenuntergang setzte es sich hin und begann zu weinen. Und als es weinte, kam der kleine Hase, den es aus der Falle befreit hatte. Und der Hase sprach zu ihm, »Warum weinst du? Und was suchst du in dem Walde?« Und das Sternenkind antwortete, »Ich suche einen Klumpen gelben Goldes, der hier verborgen ist, und wenn ich ihn nicht finde, wird mich mein Herr schlagen und mich als Sklaven behalten.« »Folge mir«, schrie der Hase und lief durch den Wald, bis er an einen Wasserpfuhl kam. und auf dem Boden des Pfuhles lag der Klumpen gelben Goldes. »Wie soll ich dir danken?« fragte das Sternenkind. »Denn du hast mir nun zum zweiten Male geholfen.« »Nein, du hattest zuerst Mitleid mit mir«, sagte der Hase und lief geschwind davon. Und das Sternenkind nahm den Klumpen gelben Goldes, steckte ihn in seine Tasche und eilte zur Stadt. Aber der Aussätzige sah es kommen, lief ihm entgegen, kniete nieder und sprach, »Gib mir ein Stück Geld, sonst muss ich vor Hunger sterben.« Und das Sternenkind sprach zu ihm, »Ich habe in meiner Tasche nur einen Klumpen gelben Goldes, und wenn ich ihn nicht meinem Herrn bringe, wird er mich schlagen und mich als Sklaven behalten.« Aber der Aussätzige beschwor es so sehr, dass das Sternenkind Mitleid mit ihm hatte und ihm den Klumpen gelben Goldes gab. Und als er zu dem Hause des Zauberers kam, öffnete ihm der Zauberer, brachte es hinein und fragte, »Hast du den Klumpen gelben Goldes?« Und das Sternenkind antwortete, »Ich habe ihn nicht.« Da fiel der Zauberer über das Sternenkind her, schlug es, belud es mit Ketten und warf es wieder in den Kerker. Am Morgen kam der Zauberer zu ihm und sagte, »Wenn du mir heute den Klumpen roten Goldes bringst, will ich dich freilassen. Wenn du ihn aber nicht bringst, will ich dich sicherlich töten.« Da ging das Sternenkind nach dem Wald und den ganzen Tag über suchte es nach dem Klumpen roten Goldes, konnte ihn aber nirgendwo finden. Und am Abend setzte es sich hin und weinte, und als seine Tränen flossen, kam der kleine Hase zu ihm, und der Hase sprach zu ihm, »Der Klumpen roten Goldes, den du suchst, liegt hinter dir in der Höhle. Darum weine nicht mehr, sondern sei fröhlich.« »Wie soll ich es dir vergelten?« rief das Sternenkind. »Denn dies ist nun das dritte Mal, dass du mir geholfen hast.« »Nein, du hattest zuerst Mitleid mit mir«, sagte der Hase und lief geschwind davon. Und das Sternenkind ging in die Höhle, und in ihrem hintersten Winkel fand es den Klumpen roten Goldes. Da steckte es ihn in seine Tasche und eilte nach der Stadt. Und der Aussätzige, der es kommen sah, stand mitten auf der Straße, schrie nach ihm und sprach, »Gib mir den Klumpen roten Goldes, sonst muss ich sterben.« Und das Sternenkind hatte wieder Mitleid mit ihm, gab ihm den Klumpen roten Goldes und sprach zu ihm, »Deine Not ist größer als die meine.« Doch das Herz war ihm schwer, denn es wusste, welch schlimmes Los es erwartete. Aber siehe, als es durch das Stadttor schritt, verneigten sich die Wachen vor ihm und huldigten ihm und sprachen, »Wie schön ist unser Herr!« Und eine Menge von Einwohnern folgte ihm und schrie, »Sicherlich ist niemand so schön in der ganzen Welt!« So dass das Sternenkind weinte und zu sich selbst sprach, »Sie spotten meiner und machen sich lustig über mein Elend.« Und so stark war das Zusammenströmen des Volkes, dass es den Lauf seines Weges verlor und sich zuletzt auf einem großen Platz befand, auf dem der Palast des Königs stand. Und die Tore des Palastes öffneten sich, und die Priester und die hohen Beamten der Stadt eilten ihm entgegen, und sie verneigten sich vor ihm und sprachen, »Du bist unser Herr, auf den wir gewartet haben, und der Sohn unseres Königs.« Und das Sternenkind antwortete ihnen und sprach, »Ich bin keines Königs Sohn, sondern das Kind einer armen Bettlerin. Und warum sagt ihr mir, dass ich schön sei, da ich doch weiß, dass ich hässlich anzuschauen bin?« Da erhob der, dessen Rüstung mit goldenen Blumen eingelegt war und auf dessen Helm ein geflügelter Löwe kauerte, einen Schild und sprach, »Warum sagt mein Herr, er sei nicht schön?« Und das Sternenkind schaute, und siehe, sein Gesicht war wieder ganz, wie es gewesen war. Seine Schönheit war zurückgekehrt, und es sah in seinen Augen, was es vorher nicht darin gesehen hatte. Und die Priester und hohen Beamten knieten nieder und sprachen zu ihm, »Es war seit langem prophezeit, dass an diesem Tage der kommen werde, der über uns herrschen soll. Darum geruhe unser Herr, diese Krone und dieses Zepter zu nehmen und in Gerechtigkeit und Gnade unser König zu sein.« Aber es sprach zu ihnen, »Ich bin nicht würdig, denn ich habe die Mutter, die mich unter ihrem Herzen trug, verleugnet. auch kann ich nicht ruhen, bis ich sie gefunden und ihre Verzeihung erlangt habe. Darum lasst mich gehen, denn ich muss wieder durch die Welt wandern und ich darf nicht verweilen, wenn ihr mir auch Krone und Zepter bringt.« Und als es so sprach, wandte es sein Gesicht von ihnen ab nach der Straße, die zum Stadttor führte, und siehe, unter der Menge, die sich um die Soldaten drängte, erblickte es das Bettelweib, das seine Mutter war, und an ihrer Seite stand der Aussätzige, der an der Landstraße gesessen hatte. Und ein Freudenschrei brach von seinen Lippen, und es lief hinüber. Es kniete nieder und küsste die Wunden an den Füßen seiner Mutter und benetzte sie mit seinen Tränen. Es neigte sein Haupt in den Staub und schluchzte wie einer, dem das Herz brechen will, und sprach zu ihr: »Mutter, ich habe dich verleugnet in der Stunde meines Stolzes. Nimm mich auf in der Stunde meiner Demut. Mutter, ich habe dir Hass erwiesen. Gib du mir Liebe. Mutter, ich habe dich zurückgestoßen. Nimm du nun dein Kind.« Aber das Bettelweib antwortete ihm kein Wort. Und es streckte seine Hände aus und umklammerte die weißen Füße des Aussätzigen und sprach zu ihm: »Dreimal habe ich dir Mitleid erwiesen. Bitte meine Mutter, dass sie einmal mit mir spricht.« Aber der Aussätzige antwortete ihm kein Wort. Und es schluchzte wieder und sprach: »Mutter, mein Leid ist größer, als ich es ertragen kann. Gib mir deine Verzeihung und lass mich wieder in den Wald gehen.« Und das Bettelweib legte die Hand auf sein Haupt und sagte zu ihm: »Steh auf!« Und der Aussätzige legte die Hand auf sein Haupt und sagte ebenfalls: »Steh auf!« Da erhob es sich von der Erde und blickte sie an, und siehe, sie waren ein König und eine Königin. Und die Königin sprach zu ihm: »Dies ist dein Vater, dem du geholfen hast.« Und der König sagte: »Dies ist deine Mutter, deren Füße du mit deinen Tränen gewaschen hast.« Und sie fielen ihm um den Hals und küssten es und geleiteten es in den Palast. Sie gaben ihm ein herrliches Gewand, setzten die Krone auf sein Haupt, legten das Zepter in seine Hand, und das Sternenkind herrschte über die Stadt, die an dem Flusse lag, und war ihr König. Viel Gerechtigkeit und Gnade erwies es allen. Den bösen Zauberer verbannte es, dem Holzhauer und seinem Weibe aber schickte es manche reiche Gabe, und ihre Kinder brachte es zu hohen Ehren. Auch duldete es nie, dass jemand grausam gegen Vögel und sonstiges Getier war, sondern lehrte Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Den Armen gab es Brot und den Nackten Kleidung, und es war Friede und Wohlstand im Lande. Aber das Sternenkind herrschte nicht lange. So groß war sein Leid gewesen und so bitter das Feuer seiner Prüfung, dass es schon nach Ablauf von 3 Jahren starb. Und der, der nach ihm kam, war ein böser Herrscher. Ende von »Das Sternenkind«. Ende von »Märchen« von Oscar Wilde. Übersetzt von Wilhelm Krämer.